السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن شاء الله تعالى تنكس أمال الله زاكت من القرآن الكريم ولا تزر وازرة وزر أخرى. Das heißt, keine Seele trägt die Lasten einer anderen. Die Unterrichtsaufteilung war vor dem Seminar ausgemacht. Deswegen, ich halte mich inshallah an den Teilen, die ich vorhabe zu machen. Deswegen springen wir jetzt einen großen Sprung, und zwar auf die Seite 137. Und der Sheikh inshallah wird seinen Part morgen fortsetzen. Ich sage nicht vollenden, ich weiß nicht, aber er wird seinen Part fortsetzen. Aber ich halte mich an den Teil, den ich versprochen habe, inshallah, durchzugehen. Deswegen, wir werden uns bi'idhnillahi ta'ala jetzt Ayat al-Kursi und Surat al-Ikhlas anschauen, bi'idhnillahi ta'ala. Und ihr seht ja, man kann das in die Länge ziehen, man kann es auch kürzen. Und beides sind sehr, sehr, sehr wertvolle und sinnvolle Methoden. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dementsprechend Erfolg verleihen. Also wir lesen weiter auf Seite 137, Kapitel 16, 3, Ayatul Kursi. Bitte, Bruder Muhammad, liest weiter. Bismillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Ayatul Kursi. Ebenfalls gehört es zur Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, nach dem Gebet den Thronschemelvers Ayatul Kursi zu rezitieren. Na, erstmal, er sagte ebenfalls, warum? Weil es geht jetzt in diesem Kapitel, in diesem Abschnitt und den Abschnitten vorher, um die Adhkar, das heißt die Dhikr, die man nach dem Salah spricht. Und diese Dhikr, die man nach dem Salah spricht, sind von zweierlei Art. Einmal Ayat aus dem Koran Karim und zum Zweiten bestimmte Lobpreisungen Allahs Azza wa Jal oder Arten, um Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung zu bitten, Istighfar und so weiter und so fort. Das heißt entweder Koran oder nicht Koran. Und der erste Teil war über den nicht-koranischen Teil und der zweite Teil ist der koranische Teil. Und dazu sind verschiedene Suren überliefert worden und beziehungsweise Ayat aus dem Koran überliefert worden. Und die eine davon ist der sogenannte Thronschemel-Vers auf Arabisch Ayatul Kursi. Diese Ayah ist eine einzige Ayah im Koran Karim und die wird uns jetzt in den nächsten paar Minuten beschäftigen. Allah subhanahu wa ta'ala, diese Ayah können wir nicht gerecht werden, weder in dieser Sitzung noch in anderen Sitzungen. Und ausführlicher darüber habe ich einmal geschrieben, referiert, als wir über den Tafsir dieser Ayah gemacht haben. Und das kann man in Durus sich anhören, inshallah. Aber trotzdem, diese Ayah kann man nicht gerecht werden, denn diese Ayah ist eine besondere Ayah, wie wir gleich erfahren werden. Lesen wir zunächst einmal die Ayah direkt in der deutschen Übersetzung vor. Allah, es gibt keinen Anbetungswürdigen außer ihm, dem Lebendigen und Beständigen. Ihn überkommt weder Schlummer noch Schlaf. Ihm gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Wer ist es denn, der bei ihm Fürsprache einlegen könnte, außer mit seiner Erlaubnis? Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen liegt. Sie aber umfassen nichts von seinem Wissen, außer was er will. Sein Thronschemel umfasst die Himmel und die Erde und ihre Behütung beschwert ihn nicht. Er ist der Erhabene und Allgewaltige. Dieser Vers, darüber berichtet Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat. Zunächst einmal ein paar Worte, wer ist überhaupt Ubay ibn Ka'b? Ubay ibn Ka'b ibn Qais al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu war nicht nur ein Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ein Sahabi, sondern er war in mehrerlei Hinsicht ein besonderer Gefährte. Er hatte die Auszeichnung Al-Ansari. Al-Ansari ist das einer von den Ansaris. Und das sind bei den Gelehrten nach den Muhajirin die besten Sahabe überhaupt. Zweitens war er ein Badri. Badri ist eine Bezeichnung für jeden Sahabi, der bei der heiligsten oder wertvollsten, edelsten Schlacht mitgemacht hat, die im Islam die entscheidendste war überhaupt, und zwar die Schlacht von Badr. Und deswegen nennt man, es gibt keine andere Schlacht, die stattgefunden hat, nach der man die Menschen bezeichnet hat. Okay? Das heißt, es gibt eine Schlacht, die in Uhud stattgefunden hat. Keiner von den Sahaba wird genannt so und so al-Uhudi. Ja? Das ist speziell für die Schlacht von Badr. Weil die Schlacht von Badr war natürlich außergewöhnlich. Und sie war außergewöhnlich in jeglicher Hinsicht. Und eines der besondersten Eigenschaften dieser Schlacht war, dass es die einzige Schlacht ist in der Geschichte der Menschheit, die uns bekannt ist, in der Allah subhanahu wa ta'ala Engel herabgesandt hat, die auf Seiten der Gläubigen gekämpft haben. Ebenso war Ubay ibn Ka'b radiallahu ta'ala anhu ein Muqri. Ein Muqri, er war also ein Gelehrter des Koranlesens. Und er war nicht nur ein Gelehrter des Koranlesens, sondern er gehörte zu denjenigen vier Sahaba, die zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam schon den gesamten Koran auswendig gelernt hatte. Nicht alle haben das gemacht. Manche haben den ersten Teil, manche den zweiten, manche den dritten, manche hier, manche da. Aber er gehörte zu denen, die den gesamten Koran zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam auswendig gelernt hatten und auch bei sich gesammelt hatten, heißt es wortwörtlich. Denn damals hat man ja auf Papier geschrieben, auf Steine geschrieben, auf Knochen geschrieben und so weiter und so fort. Und er gehörte zu denen, die den gesamten Koran bei sich zu Hause aufbewahrt hat. Ubay ibn Ka'b hat eine Vorzüglichkeit, die sehr wenige Sahaba erhalten haben. Badri waren einige. Alle, die bei Badr mitgemacht haben, sind Badris. Richtig? Ansaris sind mehr als die Badris, zweifellos. Leute, die den Koran lesen konnten, er war nicht der Einzige. Auch andere wie Abdullah ibn Mas'ud, auch Abu Bakr as-Siddiq und viele andere waren belesen. Wir konnten lesen, wir konnten auch schreiben und konnten große Teile des edlen Koran al-Karim auswendig. Aber Ubay ibn Ka'b war einer der wenigen Sahaba, der Ausgewählten, die eine Eigenschaft haben, die fast kein anderer hat. In diesem Moment fällt mir ein Sahabi ein, der auch diese Eigenschaft hat. Und das war Zayd radiallahu ta'ala anhu. Zayd, derjenige, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nicht Zayd ibn Thabit, sondern Zayd, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam adoptiert hatte, bevor das Adoptieren verboten worden ist. Ja, was ist die Gemeinsamkeit zwischen diesen beiden? Also herabgesandt worden sind Ayat in Bezug auf verschiedene Menschen, verschiedene Sahaba. Aber du bist auf dem richtigen Weg. Also vielleicht meintest du sogar, hast du mir nicht richtig klar ausgedrückt. Meinst du, Zayd ibn Thabit? Ja. Frau geheiratet, nachdem er sich von ihr geschieden hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht nur seine Frau geheiratet, sondern Allah hat sie mit ihm verheiratet. Genau. Auch wenn der Prophet nicht wollte, hätte er es machen müssen. Letzter Versuch. Nein. Aber sehr ähnlich. Beide Sahaba haben das Geschenk Allahs Azza wa Jalla bekommen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie beim Namen erwähnt hat. Das heißt, dieser Rabbul Alamin, von dem ihr vorhin Vortrag gehört habt, und dieser König aller Könige subhanahu wa ta'ala, er hat diese beiden Sahaba beim Namen wortwörtlich genannt. Und das ist eine Vorzüglichkeit, die wir kennen keinen anderen. Also wenn es noch andere gibt, dann sind das ausgewählte Menschen, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein. Und dementsprechend berichtet uns, und dementsprechend heißt es im Hadith, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Allah hat mir befohlen, dir den Koran vorzulesen. Der Prophet spricht Ubay ibn Ka'b an. Allah hat mir befohlen, dir den Koran vorzulesen, und zwar die Sura Lam yakunil ladina kafaru min ahli al-kitab. Sura 98, Surat al-Bayyina. Allah hat mir befohlen, dir Lam yakunil ladina kafaru vorzulesen. Daraufhin sagte Ubay ibn Ka'b, hat er mich beim Namen genannt und er sagte, jawohl. Daraufhin weinte er Ubay ibn Ka'b radiallahu ta'ala an. Diese Sura oder die Tatsache natürlich, dass der Prophet alaihissalatu wassalam ihm diese Sura vorlesen sollte, hat verschiedene Nutzen. Unter anderem, dass der Prophet alaihissalatu wassalam durch diese Tat diese Sunna eingeführt hat, dass ein Mensch einem anderen den Koran vorliest. Denn nur dadurch, dass man jemandem den Koran mündlich vorliest, weiß man, ob man den Koran richtig liest. Und der Prophet alaihissalatu wassalam macht manchmal Dinge nicht, weil er das nötig hat. Ja? Genauso wie er Allah azza um Verzeihung gebeten hat, obwohl Allah ihm seine Sünden schon vergeben hat. Nein, damit er das dir beibringt und damit du ihm darin nachahmst. Und ebenso, natürlich lehrt er dich, dass es zwei verschiedene Arten gibt, den Koran zu verinnerlichen. Einmal, indem man ihn selbst liest und einmal, indem man ihn auch vorgelesen bekommt. Die zweite oder die dritte Sache ist, dass man daraus lernt, auch als Gelehrter nicht überheblich zu werden, sondern unterwürfig zu bleiben und, wie gesagt, auf dem Boden zu bleiben, wie man auf Deutsch sagt. Was Surat al-Bayyinah an sich angeht, so heißt es in der Erläuterung zu diesem edlen Hadith, dass diese Sura eine ganz besondere Sura ist, da sie, obwohl sie so kurz ist, sie besteht nur aus 8 Ayat, dennoch beinhaltet sie verschiedene Themen. Sie beinhaltet den Glauben an die Bücher Allah subhanahu wa ta'ala, den Glauben an das Paradies, den Glauben an die Hölle, beinhaltet den Tawhid, beinhaltet den Ikhlas, beinhaltet das Salah, beinhaltet die Zakah und all dies, wie gesagt, nur in 8 verschiedenen Ayat. Das heißt, wenn man dieser Sura gerecht werden wollte, obwohl sie nur 8 Ayat beinhaltet, müsste man, subhanallah al-azim, die gesamte Religion ansprechen, wenn nicht sogar erläutern. Er war einer der Vieren, wir haben gesagt, Ubay ibn Ka'b, Mu'ad ibn Jabal, Zayd ibn Thabit und Abu Zayd, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen zufrieden sein. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragt jetzt Ubay ibn Ka'b, Abu al-Munzir. Abu al-Munzir ist sein Beiname. Abu al-Munzir, weißt du, welcher Vers aus dem Koran der gewaltigste ist? Er sagte, Allah und sein Gesandter wissen es besser. Er sagte, Abu al-Munzir, weißt du, welcher Vers aus dem Koran der gewaltigste ist? Und da antwortete er und sagte, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Da schlug er auf meine Brust und sagte, bei Allah, möge dir das Wissen leicht fallen, Abu al-Munzir. Der Prophet a.s.w. lehrt uns in diesem Hadith, dass der Muslim oder dass der Lehrer seinem Schüler auch Sachen nicht immer nur beibringen soll, indem er es ihnen sagt und mitteilt, sondern auch, indem er den anderen dazu bringt, nachzudenken und zu überlegen. Er sagt am Anfang, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah und sein Gott wissen es am besten. Entweder, weil er es nicht wusste oder weil er sich schämte, die Antwort zu geben. Denn manchmal weiß man es, aber man schämte sich zu sagen. Gerade wenn andere Menschen anwesend sind. Wenn wir davon ausgehen, dass er es nicht wusste, so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn dazu motiviert, eine Antwort zu geben. Denn auch wenn sie falsch ist, so bedeutet es ja nicht, dass er hier über Allah eine Lüge erzählt. Sondern es ist gemeint, dass er zum Denken angeregt werden soll. Und wenn er nämlich jetzt einen Fehler macht, ist jemand da, der ihn korrigieren kann. Aber wenn der Prophet gestorben ist, a.s., wer soll ihn dann trainieren und ihm dann sagen, was wahr und was falsch ist? Der Gelehrte Ibn Sa'di, der ist gestorben 1367, also ein neuzeitiger Gelehrte, rahimahullah, sagte bezüglich dieses Verses, diese Ayah beinhaltet die Bestätigung der Einzigkeit Allahs in seinem Recht auf Anbetung, in seiner Herrschaft sowie in seinem Namen und Eigenschaften. Ebenfalls beinhaltet es seine umfassende Herrschaft, sein umfassendes Wissen und seine umfassende Macht, Hoheit, Ruhm, Gewaltigkeit, Herrlichkeit und Erhabenheit über die gesamte Schöpfung. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, sagen wir ja öfter schon Ibn al-Qayyim, ja, aber sollte man wissen, ist gestorben 751, rahimahullah. Er sagte, bekanntlich ist seine Aussage, in der er sich lobt und in der er seine Eigenschaften und seine Einzigkeit erwähnt, besser als seine Aussage, in der er seine Gegner tadelt und ihre Eigenschaften erwähnt. Aus diesem Grund... Langsam, du hast verstehen. Bekanntlich ist seine Aussage, in der er sich lobt und in der er seine Eigenschaften und seine Einzigkeit erwähnt, sein Tauhid, besser als seine Aussage, in der er seine Gegner tadelt und ihre Eigenschaften erwähnt. Was soll damit gesagt werden? Damit soll gesagt werden, dass der Wert einer Aussage von seinem Inhalt abhängt. Wenn ich einen Vortrag halte über Allah Azza wa Jal, dann ist es ein wertvoller Vortrag, als wenn ich einen Vortrag halte über die Biografie eines Sahabi. Und wenn ich über einen Sahabi spreche, ist es wertvoller, als wenn ich über mich selbst spreche. Okay? Das heißt, die Aussage erhält seinen Wert entsprechend seinem Inhalt. Und genauso ist es auch in Bezug auf die Worte Allahs. Denn man könnte meinen, darf man sagen, dass manche Worte Allahs besser als die anderen sind? Man darf. Denn der Prophet ﷺ hat selbst zu Abu al-Munzir diesen Hadith gesagt, was ist die gewaltigste Ayah im Koran? Und das bedeutet, es gibt gewaltige Ayat und gewaltigere. Das ist eindeutig aus diesem Hadith zu entnehmen. Und auch sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass der Koran kennt das beste Buch ist, was er abgesandt hat. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. Und folgt dem Besten, was für euch von eurem Herrn herabgesandt worden ist. Das ist der Koran al-Karim zweifellos. Aus diesem Grund ist die Surah al-Ikhlas besser als die Surah Tabbat und daher macht sie ein Drittel des Korans aus. Und deswegen ist der Thronschemelvers Ayat al-Kursi besser als jeder andere Vers im Koran. Diesen besonderen Vers liest der Betende nach jedem Gebet, denn Abu Umama radiallahu an überlieferte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ja. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. Wer nach dem Pflichtgebet den Thronschemelvers liest, den hindert nichts daran, ins Paradies zu gelangen, nur der Tod. Nur der Tod. Weil es gibt, der Tod, der muss sein, aber nach dem Leben wirst du ins Paradies eingehen, بإذنالله تعالى, gemäß diesem prophetischen Hadith. Abu Umama, radiallahu ta'ala anhu, heißt, das ist ja nur sein Beiname. Sein richtiger Name ist Suday ibn Ajlan. Suday ibn Ajlan al-Bahili. Und er ist gestorben im Jahr 86 in Damaskus, rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu. Und zu seinen Besonderheiten gehört, dass er einmal den Propheten sallallahu alaihi wasallam fragte, er sagte, Ya Rasulallah, murni bi amrin yanfa'uni Allahu bihi. Befiehle mir etwas, beziehungsweise gib mir etwas auf dem Weg mit, einen Ratschlag, durch den ich von Allah subhanahu wa ta'ala profitieren werde. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, عليك بالصيام فإنه لا مثل له. Er sagte, du sollst fasten, denn es gibt nichts wie das Fasten. Du sollst fasten, denn es gibt nichts, das dem Fasten gleich ist. إنه لا مثل له. Und der Hadith ist in An-Nasa'i, Sun-Nasa'i, rahimahullah, überliefert worden. Und natürlich auch anderswo, und deswegen in einer anderen Version, im Musnad von Imam Ahmad, rahimahullah, heißt es, فَمَا رُؤِيَ أَبُوْ أُمَامَةَ وَلَمْ رَأَتُهُ وَلَا خَادِمُهُ إِلَّا صُيَّامًا. Der Überlieferer sagte, nach diesem Hadith hat man Abu Umama, seine Frau, und seinen Diener immer nur fastend angetroffen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein. Was darauf hinweist, dass Abu Umama dieses Wissen genommen hat und umgesetzt hat, das ist der erste Punkt. Und zweitens direkt, der Grund war, dass auch andere Menschen, wie seine Ehefrau als erstes und die Leute in seinem Haushalt, danach gehandelt haben. Möge Allah mit ihm allen zufrieden sein. Ibn Qayyim sagt hierzu, ich habe von meinem Sheikh Abu al-Abbas ibn Taymiyyah, möge Allah seine Seele heiligen, mitbekommen, dass er sagte, Ich habe es nach keinem Gebet unterlassen. Und das weist darauf hin, dass Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, der gestorben ist 728, möge Allah mit ihm gnädig sein, dass Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, diesen Hadith als authentisch eingestuft hat, rahimahullah ta'ala. Und Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, ist natürlich sein Lehrer gewesen, sagt er, meinem Sheikh. Und Ibn Taymiyyah, hatte großen Einfluss gehabt auf seinen Schüler, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, aber er hat da einen Schüler herausgebracht, der nicht nur ihm einfach nach blind gefolgt ist, sondern auch große eigene Leistungen geleistet hat, aber oft zitiert er seinen eigenen Lehrer. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass vieles von dem, was Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala gesagt und geschrieben hat, letztendlich auf seinen eigenen Lehrer Ibn Taymiyyah rahimahullah zurückzuführen. Und deswegen wird sein Lehrer nicht umsonst Sheikh al-Islam genannt, der Scheich des Islam quasi, weil er einfach in allen islamischen Disziplinen so bewandert war, dass egal worüber er gesprochen hat, meinte man, er wäre darin ein Experte gewesen, rahimahullah. Dieser Vers besteht aus 10 Sätzen, er enthält 5 Namen und über 20 Eigenschaften Allahs. Na, wir blättern nochmal zurück, er besteht aus 10 Sätzen. Was heißt das, besteht aus 10 Sätzen? Blättern wir nochmal zurück auf die Seite 137 und schauen wir uns diese Ayah an. Diese Ayah hat eine Besonderheit. Ihr wisst, dass, wir haben ja gesagt, der Wert einer Ayah ist abhängig vom Inhalt. Und diese Ayah ist wie keine andere auch, in der Allah Azza wa Jal alleine erwähnt wird, subhanahu wa ta'ala. Und über 20 Eigenschaften von ihm darin erwähnt werden, subhanahu wa ta'ala. Insofern ist es die wertvollste und die gewaltigste Ayah überhaupt im edlen Koran al-Karim. Diese Ayah ist ja im Begriff des Tawhid. Wenn wir vom Tawhid sprechen, reden wir in der Regel von La ilaha illallah. Und La ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer Allah, beinhaltet 2 Aspekte. Einmal Nafi und andere ist Ithbat. Nafi heißt die Abschreibung, die Ablehnung jeglicher Gottheit in diesem Fall. Außer Allah, das ist die Zuschreibung. Diese Aussage, diese Eigenschaft wird also von allen Geschöpfen abgeschrieben und nur Allah subhanahu wa ta'ala zugeschrieben. Das ist, was man meint mit Zuschreibung und Abschreibung oder Abschreibung und Zuschreiben. La ilaha illallah. La ilaha ist Nafi und illallah ist Ithbat. Und diese Sache finden wir in dieser Sura 5-mal vor, beziehungsweise 10-mal, wenn man beide Paare einzeln betrachtet. Und zwar schauen wir uns an, wenn wir den deutschen Teil betrachten, Allahu la ilaha illa hu, Allah, es gibt keinen Gott außer ihm. Hier, subhanahu wa ta'ala, ist es der Nafi, also ich sage jetzt immer nur noch Nafi und Ithbat. Nafi, haben wir gesagt, heißt was? Die Abschreibung. Ablehnung, okay? Verneinung. Hier ist die Verneinung jeglicher Gottheit für jeden außer in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa al-hayyul qayyum. Al-hayyul qayyum, er ist der Lebendige, der Beständige. Eine Zuschreibung, Ithbat. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, ihn ergreift weder Schlummer noch Schlaf. Nafi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ihm gehört alles, was in den Himmeln, was auf der Erde ist, Ithbat. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, wer ist da, der Fürsprache einlegen könnte, außer mit seiner Erlaubnis? Nafi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen liegt, Ithbat. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha', sie wissen nichts von seinem Wissen, außer dem, was er will, außer von dem, was er will, Nafi. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, sein Thronschemel umfasst Himmel und Erde, Ithbat. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا, das Ganze ermüdet ihn nicht, erschwert ihn nicht, ist für ihn keine Anstrengung, Nafi. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ, Ithbat, eine Zuschreibung, er ist der Hohe und der Gewaltige. Und deswegen diese Sura, oder diese Ayah besser gesagt, ist ein Inbegriff des Tawhid, die ständig Sachen Allah Azza wa Jal in Bezug auf Allah verneint und auch zuschreibt. Und warum ist beides eine Form des Lobes in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala? Das werden wir gleich bi'idhnillahi ta'ala erfahren. Allah. Es gibt keinen anbetungswürdigeren Würdigen außer ihm. Begonnen hat Allah den Vers mit dem Glaubensbekenntnis. Dieser Satz ist der gewaltigste Satz, denn er sagt uns, weswegen Allah die Welt erschuf, die Bücher offenbarte und die Propheten entsandte. Dieser Satz offenbart uns den Grund, warum am Tag der Auferstehung die Waage aufgestellt und die Menschen zur Rechenschaft gezogen werden. Und wegen, es gibt keinen Anbetungswürdigeren außer Allah, wurden das Paradies und die Hölle erschaffen. Sufyan ibn Uyayna, rahimullah, sagte, Allah hat kein Diener eine größere Gabe gegeben, als er ihm La ilaha illallah beibrachte. Diesbezüglich, aber in Bezug auf La ilaha illallah, gibt es zahlreiche Hadithe, die man diesbezüglich erwähnen könnte. Ich möchte euch einen erwähnen, auch wenn er umstritten ist, wie ich gleich darauf hinweisen werde, aber seine Bedeutung ist in Ordnung. Und zwar berichtet Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam folgende israelitische Überlieferung uns berichtet hat. Und zwar sagte Musa alaihi salatu wa sallam, Ya Rabbi allimni shay'an adhkuruka bihi wa ad'uka bihi. Das heißt, oh mein Herr, bring mir etwas bei, durch das ich deiner gedenken und dich anbeten kann, beziehungsweise dich anrufen kann. Da sagte Allah zu ihm, subhanahu wa ta'ala, sag, la ilaha illallah. Da sagte Musa, alayhi salatu wassalam, kullu ibadika yaqulu hadha. Musa sagte, o Herr, alle deine Diener sagen, la ilaha illallah. إِنَّمَا أُرِيُّ شَيْئًا تَخُصُّنِي بِهِ Ich möchte gerne etwas, wodurch du mich vor allen anderen auszeichnest. Ich möchte also etwas Besonderes haben, was die anderen nicht bekommen. Vielleicht vergleichbar mit dem, was unser Prophet sallallahu alaihi wasallam an Arten der Lobpreisung erhalten wird, يوم القيامة, wenn er sich vor seinem Herrn niederwirft. Da sagte Allah azza wa jal zu Musa, يَا مُوسَى لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَى وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. Das heißt sinngemäß übersetzt. Er sagte, O Moses, wenn die sieben Himmel samt ihrer Bewohner, die sieben Himmel mit allen ihren Bewohnern, mich natürlich davon ausgenommen, und die sieben Erden, sie alle in einer Waagschale wären und La ilaha illallah in einer anderen Waagschale wäre, dann würde La ilaha illallah schwerer wiegen als alles andere. Diese Überlieferung ist natürlich inhaltlich korrekt, auch wenn es darin eine Schwachstelle gibt, und zwar die Überlieferung von Darraj Abu Samh über Abu al-Haytham, worauf manche Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, wie Abu Dawud, hingewiesen haben. Aber das zeigt die Bedeutung von La ilaha illallah. Und jeder von euch kennt diesen berühmten Hadith des Menschen, der Yawm al-Qiyamah erscheinen wird mit Sünden, soweit das Auge reicht, und auch gerettet wird durch La ilaha illallah. Und das ist dieser berühmte Hadith al-Bitaqa, auf den ich jetzt nicht weiter eingehe, sonst kommen wir nicht weiter. Wir machen weiter mit Al-Hayy al-Qayyum. Al-Hayy al-Qayyum, der Lebendige und Eigenständige. Nachdem Allah im ersten Satz den Sinn des Lebens erwähnt hat, nämlich die Bestätigung seiner Einzigkeit in der Anbetung, erwähnt er einige Namen und Eigenschaften, die diese Einzigkeit untermauern. Denn wer die Einzigkeit Allahs in seiner Herrschaft, Rububiyya, sowie in seinen Namen, Eigenschaften, Al-Asma'a wa Sifat, anerkennt, der muss folgerichtig auch die Einzigkeit Allahs in der Anbetung, Al-Uluhiyya, bestätigen. Al-Uluhiyya bestätigen. Allah erwähnt hier den Namen Al-Hayy, der Lebendige. Dieser Name deutet darauf hin, dass Allah nicht stirbt und daher das Recht darauf hat, dass man ihn verehrt, anbetet und ihm dient. Allah sagt im Koran, ja. Allah subhanahu wa sagt im Koran al-Kayyim, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتْ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. Und verlasse dich auf den Lebendigen, der nicht stirbt, und lobpreise ihn, er genügt als Kenner der Sünden seiner Diener. Allah subhanahu wa ta'ala heißt der Lebendige Al-Hayy. Auch die Menschen sind Hayy, auch die Menschen sind lebendig, aber die Lebendigkeit Allah subhanahu wa ta'ala ist natürlich nicht vergleichbar mit der Lebendigkeit des Menschen. Denn die Lebendigkeit Allahs azza wa jal, ihr geht kein Zustand der Nicht-Existenz und kein Zustand des Todes voraus, im Gegensatz zu den Menschen. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, dass er uns lebendig gemacht hat, nachdem wir tot waren. Dann wird er uns wieder tot machen und dann wird er uns wieder zum Leben auferwecken, subhanahu wa ta'ala. Das ist Nummer eins. Das heißt also, Allahs Leben, Allahs Lebendigkeit geht kein Tod voraus und ihm folgt auch kein Tod. Und auch die Lebendigkeit Allahs azza wa jal ist vollkommen in der Hinsicht, dass er nicht krank wird, subhanahu wa ta'ala. Und auch nicht schläft. Der Schlaf ist der kleine Tod. Deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala ist lebendig in jeglicher Hinsicht und seine Lebendigkeit weist keinen Mangel auf. Im Gegensatz zum ewig Lebendigen haben die nicht ewig lebenden Geschöpfe kein Recht, angebetet zu werden. Ebenso wenig haben dies die Verstorbenen. Allah ist nicht nur der ewig Lebendige, der somit nicht stirbt, sondern er ist auch Al-Qayyum, der Beständige, der Selbstständige und unabhängig ist und somit keiner Hilfe bedarf und der für seine Schöpfung sorgt. Sagt Allah: Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Ich will weder von ihnen irgendeine Versorgung, noch will ich, dass sie mir zu essen geben. Inna Allah huwa ar-Razzaqu dhul-Quwwati al-Matin. Gewiss, Allah ist der Versorger, der Besitzer von Kraft und der Feste. Und ebenso sagt er subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuha an-nasu antumul fuqara. Ihr seid, o ihr Menschen, ihr seid es, die Allah bedürftig sind, beziehungsweise ihr seid die Armen, wortwörtlich. Wallahu huwa al-Ghani al-Hamid. Allah aber ist der Unbedürftige und der Gelobte. Das sind alles Erklärungen von welchem Namen? Von Al-Qayyum. Denn wenn er Al-Qayyum ist, der aus sich selbst Seiende, der kein Essen bedarf und kein Trinken bedarf, und im Gegensatz dazu, durch ihn ist alles, nichts existiert außer durch ihn, subhanahu wa ta'ala, das ist die Bedeutung oder eine der Bedeutungen von Al-Qayyum, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagt Imam al-Tahawi, rahimahullah ta'ala, in seiner berühmten Glaubenslehre: Er ist der ewig Lebendige, also stirbt er nicht, und der ewig Beständige, also schläft er nicht, subhanahu wa ta'ala. Wir gehen über jetzt zum nächsten Punkt. Ihn überkommt weder Schlummer noch Schlaf. Der Schlummer ist der Beginn des Schlafes, beziehungsweise der leichte Schlaf. Da Allah vollkommen und ewig lebendig ist, überkommt ihn weder leichter noch tiefer Schlaf. Im Gegensatz zu Allah ist der Mensch unvollkommen und braucht Schlaf, denn der Mensch erleidet Müdigkeit und Erschöpfung. Abu Musa al-Ash'ari, rahimahullah, berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Yukhfitu al-qista wa yarfa'uha. Yurfa'u ilayhi 'amalu al-layli qabla an-nahar wa 'amalu an-nahari qabla al-layl. حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. Allah subhanahu, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Allah schläft nicht und er bedarf des Schlafes nicht. Oder Allah schläft nicht und er sollte auch nicht schlafen. Er senkt die Waage und hebt sie. Die Taten der Nacht werden vor den Taten des Tages zu ihm gebracht. Und die Taten des Tages vor den Taten der Nacht. Sein Schleier ist das Licht. Wenn er ihn, das heißt den Schleier, heben würde, würde das Licht seines Angesichtes alles verbrennen, was sein Blick erreicht. Subhanahu wa ta'ala. Ihm gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Allah ist der Besitzer allen Seins. Auch dies ist ein Aspekt seiner Vollkommenheit und damit ein weiterer Grund für die ausschließliche Anbetung Allahs. Allah sagt: Uridu alladhina za'amtum min dunihi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wa la fil ard wa ma lahum fihima min shirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Sag: Ruft diejenigen an, die ihr anstatt Allahs angebt. Sie verfügen nicht einmal über das Gewicht eines Stäubchens, weder in den Himmel noch auf der Erde. Und sie haben an ihnen beiden keinen Anteil, also weder an den Himmel noch an der Erde. Noch nahm er sich unter ihnen jemanden, der ihm Beistand leisten sollte. Ebenso sagt er subhanahu wa ta'ala: قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. O Herr, sag, O Allah, Herr der Herrschaft, du gibst die Herrschaft, wem du willst, und du entziehst die Herrschaft, wem du willst. Du machst mächtig, wen du willst, und du erniedrigst, wen du willst. In deiner Hand ist all das Gute. Gewiss, du hast zu allem die Macht. All dies ist eine Erläuterung oder ein Versuch einer Erläuterung der Ayah: Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Im Gegensatz zum vollkommenen Besitz Allahs ist der Besitz des Menschen unvollkommen. Denn entweder verlässt der Besitz den Menschen, das heißt, er verliert das Vermögen zu Lebzeiten, oder der Mensch verlässt seinen Besitz durch den Tod. Doch Allah ist der ewig Lebendige und der ewig Beständige. Sein Besitz vergeht nicht. Eine weitere Bestätigung, dass einzig Allah, der anbetungswürdig ist, anbetungswürdiger ist, denn nur er versorgt die Menschen und nur er lenkt die Angelegenheiten. Der Besitz des Menschen wird durch Allah erst möglich und kann daher nur von ihm erbeten werden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in dieser Ayah, die wir gerade gelesen haben, بِيَدِكَ الْخَيْرِ, in deiner Hand ist all das Gute. Und deswegen beten, wenn wir zu Allah beten, bitten wir ihn sowohl um Jenseitliches als auch um Weltliches. Das heißt, genauso wie du Allah um das Paradies bittest, darfst du auch Allah subhanahu wa ta'ala um Weltliches wie die Gesundheit und das Vermögen und die Ehefrau und die Kinder und so weiter bitten. Und in diesem Zusammenhang habe ich manchmal eine Aussage erwähnt, der ein Hadith sein soll, dass man seinen Herrn sogar darum bitten soll, selbst wenn es um den eigenen Schnürsenkel geht. Aber das hat sich herausgestellt, dass es kein authentischer Hadith ist vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Auch wenn natürlich die Bedeutung richtig ist, denn alles sollst du Allah azzajal erbitten. Denn wenn Allah will, wirst du weder große Gaben haben in diesem Leben, noch kleine Gaben haben, wie gesagt habe, auch wenn es nur sich um einen Schnürsenkel handeln sollte. Nächste Ayah, man ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Eine Folge. Eine Folge des vollkommenen Besitzes allein allen Seins durch Allah ist, dass auch die Fürsprache sein alleiniger Besitz ist. Entsprechend kann nur mit seiner Erlaubnis Fürsprache eingelegt werden. Allah sagt, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Sag, alle Fürsprache gehört Allah allein. Das heißt, niemand kann also Fürsprache ein, es sei denn er, subhanahu wa ta'ala, erlaubt es ihm, weil die Fürsprache ist in seiner Hand. Diese Ayah bedeutet nicht, dass keiner Fürsprache einlegen wird, wie manche Abgeirrte gesagt haben, sondern die Ayah bedeutet, dass nur Allah azza wa jall die Erlaubnis erteilt, Fürsprache einzulegen. Entweder macht er selbst Fürsprache, subhanahu wa ta'ala, oder seine Worte, oder eben manche seiner Schöpfung, denen er das erlaubt. Ja, und das gleiche gilt für die nächsten Ayat. Wir springen zum letzten Teil unten. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erklärte die Bedingung der Fürsprache im folgenden Hadith. Abu Huraira berichtet, dass er den Propheten sallallahu alaihi wa sallam fragte, O Gesandter Allahs, wer ist durch deine Fürsprache am Tag der Auferstehung der Glückseligste? Was bedeutet Fürsprache? Fürsprache bedeutet ein gutes Wort einlegen. Jemand hat die Strafe verdient bei Allah subhanahu wa ta'ala und aufgrund eines nahestehenden Menschen, der sowieso selbst errettet ist, er legt Fürsprache ein bei Allah und Allah aufgrund seiner Zufriedenheit mit dieser Person, die ein gutes Wort einlegt, vergibt er auch einem anderen. Und das ist natürlich eine große Barmherzigkeit Allahs Azza wa Jalla. Das heißt, du profitierst in diesem Moment nicht nur von deinen eigenen Taten, sondern von den Taten anderer Menschen. Und deswegen, der Prophet alayhi salatu wassalam, er wird ja bekannterweise die größte Fürsprache überhaupt bekommen. Und die Fürsprache ist nicht nur für die Sünder, sondern auch für die Paradiesbewohner, dass sie noch höhere Stufen bekommen dürfen. Abu Huraira fragte, radiallahu anhu, O Gesandter Allahs, wer ist durch deine Fürsprache am Tag der Auferstehung der Glückseligste? Er sagte, ich dachte schon, Abu Huraira, dass niemand vor dir mich nach dieser Überlieferung fragen würde oder nach dieser Angelegenheit fragen würde, da ich sah, wie sehr du an den Hadithen interessiert bist. Denn ihr wisst, Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, ist derjenige Sahabi, der die meisten Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam überliefert hat. Weil der Prophet alaihi salatu wa sallam, erstens weil Abu Huraira, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, für ihn gebeten hat, für ihn ein Bittgebet gesprochen hat, das er nicht vergessen sollte. Und deswegen, als Abu Huraira sogar auf die Probe gestellt worden ist, nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, hat er seine Hadithe niemals vergessen. Und es ist überliefert worden, dass er ein einziges Mal einen Hadith vergessen hat, radiallahu ta'ala. Ein einziges Mal. Sonst niemals. Und wahrscheinlich deswegen, damit Allah den Menschen zeigt, es gibt niemanden, der nicht vergisst, außer Allah. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Ansonsten die tausende Hadithe, die er überliefert hat, viele der Hadithe, auch was Leute nicht wissen, viele der Hadithe von Abu Huraira, radiallahu anhu, die er überliefert hat, hat er nicht, erstens sind nicht alle natürlich authentisch über ihn überliefert worden, radiallahu ta'ala anhu. Aber auch viele hat er nicht nur allein überliefert, sondern er und dann auch Aisha, radiallahu anha, oder Ibn Umar, radiallahu ta'ala anhu, und andere. Aber Abu Huraira gehört zu den sieben Sahaba, die die allermeisten Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam überliefert haben. Und das gehört unter anderem dazu, gehört unter anderem, ein Grund dafür ist unter anderem, dass er radiallahu anhu sich die Zeit dafür genommen hat. Und wie gesagt, der Mensch hat eine bestimmte Lebenszeit. Der eine investiert sie in Tijara, investiert sie in etwas Weltlichem. Und der andere sagt, nein, ich begnüge mich mit dem, was Allah mir gegeben hat und was mir zukommt. Ich möchte mich lieber dem Wissen widmen und nehme in Kauf, dass ich dafür arm bin. Und das ist eine Sache, die kann nicht jeder machen. Nicht jeder Mensch kann in Kauf nehmen, arm zu sein, in der Gesellschaft eine niedrigere Gesellschaftsschicht einzunehmen und so weiter und so fort. Aber manche nehmen das in Kauf, weil sie, weil ihre Liebe zum Wissen größer ist als ihre Liebe zu diesem Leben. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, der Glückseligste durch meine Fürsprache ist derjenige, der aufrichtig aus seinem Herzen sagt, ich bezeuge, dass es keine Gottheit außer Allah gibt. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, sagt bezüglich dieser Überlieferung in seiner Aussage im von Abu Huraira, radiallahu anhu, überlieferten Hadith, der Glückseligste durch meine Fürsprache ist derjenige, der sagt, ich bezeuge, dass es keinen Anbetungswürdigeren gibt außer Allah. Anbetungswürdigen gibt außer Allah. Liegt eines der Geheimnisse der Bestätigung der Einzigkeit Allahs, und zwar, dass Fürsprache nur durch den reinen Glauben an diese Einzigkeit Allahs erlangt werden kann. Je aufrichtiger einer die Einzigkeit Allahs bestätigt, desto eher verdient er die Fürsprache. Niemals kann sie durch die Beigesellung eines Vermittlers erreicht werden, wie es die Götzendiener versuchen. Somit entscheidet Allah sowohl darüber, wer die Fürsprache erlangen darf, als auch einlegen darf, als auch für wen die Fürsprache eingelegt werden darf. Dann ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, er weiß, was vor ihnen, was hinter ihnen liegt. Das kürzen wir kurz an der Stelle ab und sagen, gemeint ist, er weiß, was vor dir in der Zukunft liegt und was hinter dir in der Vergangenheit liegt. Das übrigens gehört zum Tafsil des Koran al-Karim. Denn Allah Azza wa Jalla, Tafsil heißt zur Verdeutlichung, zur detaillierten Darlegung und Erklärung der Ayat des Koran. Denn Allah Azza wa Jalla, wenn er wollte, hätte er auch sagen können, Wallahu bi kulli shay'in alim. Und das war's. Allah weiß über alles Bescheid. Diese allgemeine Aussage ist umfassend, umfasst auch diesen Fall. Aber die Tatsache, dass Allah Azza wa Jalla in dieser Ayat sagt, er weiß, was du in Zukunft machen wirst und er weiß auch, was du in der Vergangenheit getan hast, ist natürlich eine Art detaillierte Darlegung und ist edel. Denn wenn er weiß, was du gemacht hast in der Vergangenheit, dann weißt du, dass du deine Sünden nicht verdecken kannst vor ihm. Und wenn du weißt, dass er auch weiß, was du in der Zukunft machen wirst, dann bittest du Allah Azza wa Jalla um das Gute dieser Zukunft und suchst Zuflucht davor, bei ihm vor dem Schlechten davon, weil er ja weiß, was auf dich zukommen wird. Subhanahu wa ta'ala. Insofern, diese Darlegung ist natürlich gewaltig. Und Allah Azza wa Jalla, wenn er über sein Wissen spricht, manchmal sagt er, er weiß, was in der Zukunft liegt, was in der Vergangenheit liegt. Und manchmal sagt er, es gibt kein Blatt, das von einem Baum herunterfällt. Noch gibt es ein Sandkorn in der Erde, noch gibt es etwas Feuchtes, noch Trockenes auf der Erde, ohne dass es in einem Buch niedergeschrieben steht. Das ist noch mal mehr als nur das, also weiß subhanahu wa ta'ala. Es ist sogar festgeschrieben und manche haben sogar von den Engeln Einblick auf das, was dort geschrieben steht. Insofern, dieses Wissen Allah subhanahu wa ta'ala in dieser detaillierten Darlegung stärkt den Iman an Allah subhanahu wa ta'ala zweifellos. Und das ist das Wissen Allahs. Und jetzt schwenken wir mit der Kamera zum Wissen des Menschen, der behauptet, er ist Gott. Und der behauptet, er ist Herr. Und der behauptet, es gibt keinen Gott. Und der behauptet, er sei erhaben darüber, seinen Herrn, Allah Azza wa Jalla, anzubeten. Allah sagt über ihn, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Sie aber umfassen nichts von seinem Wissen, außer was er will. Das heißt, dieser überhebliche Mensch, der sagt, wie Qarun, der gesagt hat, إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي. Ich habe all das, wisst ihr, Qarun, war der Reichste, den es überhaupt jemals gegeben hat. Und es wird keinen Menschen geben, der so reich war wie Qarun. Also stell dir den reichsten Menschen der Welt heute vor, der hat nicht einen Bruchteil dessen, was Qarun besaß. Und dieser Qarun sagte, mir ist das alles gegeben worden aufgrund meines Wissens. Also will er sagen, ich war schlau, ich habe Tijara gemacht und ich weiß, wie man Geld macht und wie man investiert und wie man Gewinn macht und so weiter und so fort. Das Ergebnis ist bekannt. Wer es nicht weiß, liest in Surat al-Qasas nach, Surat 28. Aber entscheidend ist, barakallahu fikum, dass dieses Wissen, auf das er so stolz war, ist ja nur das Wissen, das Allah erlaubt hat, dass er es bekommen darf. Das ist derjenige Teil des Wissens Allahs, wo Allah gesagt hat, diesen Teil gebe ich. Und subhanallah, guckt mal, es war für ihn ein Nachteil. Und deswegen sagt der Prophet a.s.w. A'udhu bika min ilmin la yanfa'. Ich suche Zuflucht bei dir vor Wissen, das mir nichts nützt. Einmal sind zwei Leute vorbeigefahren an einem Ort, an dem gesündigt wird. Da sagte der eine zum anderen, weißt du, was das für ein Haus ist? Sagt er, nein, sagt er, da, in diesem Haus wird das und das und das gemacht. Das ist Wissen, das nichts nützt. Wofür willst du denn wissen, wo auf dieser Welt gesündigt wird? Haben wir es nötig? Weiß dein Bruder lieber darauf hin, auf Orte, an denen man sich Allah subhanahu wa ta'ala nähert. Insofern, dieses Wissen, was der Mensch hat, das ist das Wissen, das Allah erlaubt hat und von dem Allah wollte, dass der Mensch davon etwas erfährt. Und den Rest hat er subhanahu wa ta'ala für sich behalten. Sie aber umfassen nichts von seinem Wissen, außer was er will. Und deswegen, und es gibt manche Dinge, Allah subhanahu wa ta'ala, guckt euch mal die Ayah an, die darauf folgende Ayah. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. Sie fragen dich nach dem Geist, nach der Seele, الرُّوح. Eine Sache, die jeder von uns hat in seinem Körper, solange er lebt. Sie fragen dich danach, weil sie wollten den Propheten auf die Probe stellen, a.s.w. Wenn er ein wahrer Prophet ist von Allah, also, dann wird er diese Fragen doch wissen müssen. Und wenn nicht, dann soll er Gott fragen, Gott wird es ihm ja sagen. Gott weiß doch alles. Du sagst doch, dein Gott weiß alles. Also beantworte uns die Frage, was ist die Seele? Und Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala, von den drei Fragen, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gestellt worden sind, Allah hat entschieden, dass er zwei davon beantwortet und die dritte nicht. Sollen sie machen, was sie wollen? Sollen sie ihren Kopf in den Sand stecken? Er wird diese dritte Frage nicht beantworten. Warum? Weil er will nicht. Fertig. Gibt es jemanden, der ihn zwingt? Gibt es nicht. Wenn er wollte, subhanahu wa ta'ala, hätte er dir ein Buch herabgesandt über die Seele. Wenn er wollte, subhanahu wa ta'ala, hätte er dir detailliertes Wissen über die Seele gegeben, das er keinem Menschen vor dir gegeben hat. Wenn er wollte. Genauso wie er dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen Koran gegeben hat, dessen gleichen kein anderer Mensch vor ihm bekommen hat und auch kein anderer Mensch nach ihm bekommen wird. Subhanahu wa ta'ala. Und sallallahu alaihi wasallam. Insofern, die Antwort lautete, sag, die Seele oder der Geist ist vom Befehl meines Herrn, euch aber ist vom Wissen gewiss nur wenig gegeben worden. Punkt. Entweder glaubt ihr an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder nicht. Aber die Tatsache, dass ich ihm dieses Wissen nicht gegeben habe, bedeutet nicht, dass er kein Prophet ist. Das ist nicht der Maßstab. Der Maßstab ist, wozu ruft er auf? Und bestätigt er die Propheten, die vor ihm gewesen sind? Wenn ja, das ist der wahre Prophet, alayhi salatu wassalam. Und noch viele andere Ayat, taban, in Bezug auf das Wissen Allahs, subhanahu wa ta'ala. Wir gehen über zu auf der Seite 146, 610, 38. Sein Thronschemel umfasst die Himmel und die Erde. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Der Thronschemel ist eine gewaltige Schöpfung. Allah beschreibt, dass er die Himmel und die Erde umfasst. Auch der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, beschrieb ihn, so heißt es in der folgenden Überlieferung. Abu Dharr al-Ghifari, radiallahu ta'ala anhu, sagte, ich trat in die heilige Moschee ein, taban heilige Moschee ist al-Masjid al-Haram in Mekka, und sah den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, allein sitzen. Da setzte ich mich neben ihn und sagte, o Gesandter Allahs, welche Aya, die auf dich herabgesandt worden ist, ist die beste. Das ist jetzt im Gegensatz zum anderen. Ne? Könnt ihr schon einer von Abu Munzir, der Prophet hat Abu Munzir gefragt. Hier, Abu Dharr fragt den Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Prophet sagte, Ayatul Kursi, das heißt, der Thronschemelvers. Da sagte er sallallahu alaihi wasallam, die Himmel und die Erde sind im Vergleich zum Thronschemel. Erstmal, was ist Thronschemel überhaupt? Was ist ein Thron? Genau, der Thron auf Arabisch Sarir al-Malik ist das Bett des Königs, da wo der König drauf ist. Und der Thron Schemel, was ist der Thron Schemel? Nein, das ist genau, das ist die Stelle, die Sitzbank für die Füße. Wenn man auf einem Stuhl sitzt, dann macht man seine Füße auf, um seine Füße auszuruhen. Das ist der Thron Schemel. Okay? Auf Arabisch Al-Kursi. Das ist die richtige Ansicht unter den Ulama. Manche haben gesagt, das Gleiche, manche haben gesagt, was anderes damit. Aber das ist die richtige Ansicht unter den Ulama, rahimahullah ta'ala. Und der Prophet sagt es, sallallahu alaihi wasallam, dass dieser Thron Schemel, es geht nicht um den Thron, es geht nur um den Thron Schemel, er sagte, die Himmel und die Erde sind im Vergleich zum Thron Schemel, die Himmel und die Erde, er meint die sieben Himmel. Was damit gemeint ist, sage ich gleich. Die sieben Himmel also und die Erde sind im Vergleich zum Thron Schemel wie ein Ring, der in eine Wüste geworfen wird. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in der Wüste war, aber man sollte dort nicht hingehen ohne mit einem Navigationssystem oder jemanden, der sich gut auskennt, wie man auch wieder rauskommt. Weil du kannst links und rechts in alle Richtungen gucken, du wirst keinen Unterschied sehen, außer vielleicht Sandspuren, mit denen du reingefahren bist. Ein Ring, ihr kennt die Geschichte von Aisha radiallahu anha, als sie ihren Ring verloren hat, oder ihre Kette verloren hat. Da haben die Leute das, die halbe Wüste durchsucht. Und am Ende, wo war der Ring? Unterm Kamel. Also als sie dann losziehen, die Leute haben sich aufgeregt natürlich, die sind zur Aufwacke gegangen, hör mal zu. Wegen deiner Tochter suchen wir die Wüste ab jetzt. Wir haben kein Wasser. In dem Moment, was passiert? Erstmal, Abu Bakr, was macht er? Er geht zu seiner Tochter. Ich mache es nicht vor, damit er mich nachher nicht anzeigt. Okay? Er geht zu seiner Tochter, Aisha, und schlägt sie einmal auf die Hüfte. Also hat sich über sie aufgeregt. Aisha sagte, radiallahu ta'ala anha, der einzige Grund, warum ich nicht geschrien habe vor Schmerz, war, dass der Kopf des Propheten sallallahu alaihi wasallam gerade auf dem Schoß war. Er schlief nämlich. Auf jeden Fall in diesen Momenten, was passiert? Der Prophet bekommt eine Offenbarung, und zwar die Aya über Tayammum. Aya über Tayammum, das heißt, wie man sich reinigt, wenn man kein Wasser hat, um Wudu oder Russel zu machen. Die Reinigung mit Erde, mit Sand und so weiter. Und diese Aya, und nachher, die haben die Sache aufgegeben. Die haben die Sache aufgegeben. Sie steigen auf ihr Kamel, sie gehen hoch und zack, die Kette ist unter dem Kamel. Also, wenn du dort was suchst, fang erst gar nicht an. Fang erst gar nicht an. Dieser Ring, ein kleiner Ring, der um deinen Finger geht, in der Wüste, den wirst du nie wieder finden. Kannst davon ausgehen. Weil der kleinste Wirbel verdeckt ihn und die Sache ist erledigt. Mir ist persönlich passiert, ich bin einmal auf einem Wüstengebiet gewesen, kann man sagen. Also es war überall Sand, zumindest. Und dann habe ich einen Schlüsselbund gehabt. Und der ist mir untergefallen, ich habe ihn nie wieder gefunden. Das war kein Kamel, das war was mit Motor. Ja. Auf jeden Fall ist runtergefallen und zack, nie wieder gefunden. Wie dem auch sei, die Himmel und die Erde sind im Vergleich zum Thronschemel wie ein Ring, der in eine Wüste geworfen wird. Also nichts. Und dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, der Thron ist im Vergleich zum Thronschemel wie die Wüste im Vergleich zum Ring. Also kann man sich eigentlich nicht mehr vorstellen. Diese Dimensionen sind unvergleichbar. Man kann, ich glaube, die Zeit zum Maghrib ist bereits eingetroffen, oder? Ja. Wir hören kurz den Adhan an und nach dem Adhan nutzen wir noch ein paar Minuten aus, insha'Allah ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد wir waren dabei über Al-Kursi zu sprechen über diesen Thronschemel und über den Thronschemel Vers und zwar das ist die Ayah 255 von Surat Al-Baqarah eine Ayah die jeder Muslim auf jeden Fall auswendig lernen sollte und diese Ayah liebe Geschwister ist auch ebenfalls Sunna, dass man sie am Abend spricht und Sunna, dass man sie am Morgen spricht, sodass Allah Azza wa Jal einen die ganze Nacht über bzw. den ganzen Tag über beschützt. Diese Ayah beinhaltet diesen Thronschemel bzw. dieser Hadith beinhaltet auch den Thron. Und in mehr als einer Überlieferung hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam über manche dieser Dimensionen gesprochen. Und in dem Hadith von Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu ta'ala anhu, der überliefert ist unter anderem in Sunan Abi Dawud und in Sunan al-Tirmidhi und auch von diesem Imam als Hassan eingestuft worden ist. Und Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sagte Hadith al-Sahih. Er berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, als er über diese Dimension gesprochen hat, sagte er, als er einmal auf die Wolken zeigte, beziehungsweise auf den Himmel zeigte, und er sagte, die Entfernung zwischen der Erde und dem untersten Himmel ist eine Entfernung von 71, 72 oder 73 Jahren. Und das Gleiche sagte er über die Entfernung zwischen dem ersten Himmel und dem zweiten Himmel. Und dann geht der Hadith nicht detaillierter auf die anderen Himmel ein, außer dass man davon ausgeht, dass es die gleiche Entfernung ist wie zwischen anderen Himmeln. Und dann heißt es, über dem siebten Himmel ist dann das berühmte Meer. Das berühmte Meer, das Allah Azza wa Jalla auch im Koran, in Surat Hud, erwähnt hat, als er sagte, وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا. Über diesem Meer befinden sich acht Engel. Und diese acht Engel, sie sind die Träger des Thrones. Und über sie sagte der Prophet a.s. diesen berühmten Hadith. Das ist übrigens der Hadith, bekannt unter dem Namen Hadithul Aw'al. Hadithul Aw'al. Und der ist ein umstrittener Hadith. Aber ich habe bereits erwähnt, welche Gelehrten diesen Hadith als authentisch eingestuft haben. Und das ist auch, inshallah, die richtigere Ansicht unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala. Er sagte a.s. diese acht Engel, wenn du einen von ihnen betrachtest, zwischen seinem Huf und seinem Knie befindet sich eine Entfernung wie zwischen einem Himmel und einem anderen Himmel. Also eine Entfernung von 71, 72 oder 73 Jahren. Und darüber befindet sich der Thron. Und dann sagt er, sallallahu alaihi wa sallam, und darüber befindet sich Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu fawq al-arsh. Das ist die Überlieferung von Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Es gibt eine zweite Überlieferung im Musnad von Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, in der er sagt, dass es sich nicht um etwa 70 Jahre handelt, sondern um 500 Jahre handelt. Zwischen Himmel und Erde, dann zwischen dem ersten Himmel und dem zweiten Himmel und dann nicht nur die Entfernung zwischen einem Himmel und dem nächsten sind 500 Jahre, sondern auch die Dicke eines jeweiligen Himmels, auf Arabisch Al-Kithaf, befindet, ist ebenfalls eine Entfernung von 500 Jahren. Was heißt Entfernung von 500 Jahren? Das heißt eine Entfernung, für die man 500 Jahre braucht, um sie zurückzulegen. Eine Entfernung, für die man 500 Jahre braucht, um sie zurückzulegen. Denn wenn die Entfernungen groß werden, kann man nicht mehr mit Kilometern rechnen. Das funktioniert nicht mehr. Auch die Astronomen, sie reden dann nicht mehr von mit Metern und Kilometern. Sie reden dann von Lichtjahren. Was heißt Lichtjahre? Wie lange braucht das Licht, um ein Lichtjahr zurückzulegen? Ja, wie lange braucht ein Licht, um ein Lichtjahr zurückzulegen? Wie lange? Was ist die Einheit, die du das benutzt hast? Meter pro Sekunde. Ja. Warum so kompliziert? Wenn ich dich frage, wieso, wie lange braucht ein Lichtjahr um die Entfernung, wie lange braucht das Licht, um ein Lichtjahr zu überqueren? Ein Jahr. Ein Jahr, sagst du das? Deswegen heißt es Lichtjahr. 300.000 Mal, 400 Mal. Aber so kompliziert. Diese Abkürzungen wurden ja deswegen erwähnt, um das nicht so kompliziert zu machen. Jetzt bringst du uns wieder nach hinten. Okay. Das heißt also, man redet von Lichtjahren. Und dann redet man von Milliarden von Lichtjahren. Und so weiter und so fort. Warum? Weil man diese Größen auch gar nicht mehr fassen kann. Deswegen redet man von Zeiten und nicht mehr von Metern. Das heißt, zwischen jedem Himmel und dem nächsten sind 500 Jahre. Um einen Himmel zu durchqueren, nochmal 500 Jahre. Das kannst du jetzt hochrechnen. Und auch das Meer hat eine Entfernung vom Anfang bis zum Ende von 500 Jahren. Und auch die Entfernung zwischen dem Huf und dem Knie sind 500 Jahre. Auch der Thron sind 500 Jahre und all dies ist natürlich eine Dimension, die man sich nicht mehr vorstellen kann. Wie kann man mit diesen verschiedenen Zahlen umgehen? Wenn der Prophet selbst sagt 71, 72 oder 73, und der andere Hadith sagt 500 Jahre. Mehrere Gelehrte, wie zum Beispiel Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala und Imam Dhahabi, haben gesagt, es hängt einfach davon ab, mit welchem Gefährt man das durchquert. Ganz einfach, ja. Deswegen kann man sagen, man braucht von Heilbronn nach Heidelberg eine Stunde. Man kann aber auch sagen, man braucht von Heilbronn nach Heidelberg einen Tag. Beides kann richtig sein. Ich weiß nicht, wie lange du joggst und wie lange du läufst. Vielleicht brauchst du so lange, vielleicht weniger. Okay? Deswegen diese Relation sind je nachdem, welchen Weg man einsteigt und welches Gefährt man nimmt. Auf jeden Fall sind das, der Prophet hat uns nicht gesagt, mit welchem Gefährt man das macht. Und deswegen halten wir uns bei solchen Sachen zurück. Weil, was sollst du davon profitieren? Erinnert euch, barakallahu fikum, an den Hadith, wo es heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich mit seinem Angesicht dem Diener zuwendet in seinem Gebet. Haben wir auch gesagt, überleg erstmal, was du davon profitieren sollst für den Hadith, bevor du über die Eigenschaften Allahs im Detail nachdenkst. Es geht darum, dass du siehst, guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala wendet sich dir in deinem Gebet zu. Schämst du dich nicht, dass du dich vom König der Könige abwendest während deinem Gebet? Das würdest du in dieser Welt niemals schaffen. Natürlich, Allah gebührt das höchste Gleichnis. Wenn du in dieser Welt einem König begegnen würdest und er würde mit dir reden und dein Handy würde klingeln, du würdest dich niemals von ihm abwenden. Du würdest alles damit tun, dass das Handy auf jeden Fall ausgeht, wenn du es nicht schon vorher gemacht hast. Ja. Und deswegen, das ist, was man profitieren soll. Genau diese Hadith, wenn du das liest und dein Gedanke, dein Kopf irgendwann mal ausschaltet, weil du die Dimension gar nicht mehr vorstellen kannst, und dann liest du im Koran al-Karim, wo Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Sie haben Allah nicht eingeschätzt, wer? Die Götzendiener. Diejenigen, die, nachdem sie all dies gehört haben, immer noch ihr Angesicht niederwerfen für jemanden anderes außer Allah oder schwören bei einem anderen außer Allah oder opfern für einen anderen außer Allah oder um Hilfe bitten und Dua machen zu einem anderen als Allah, sie haben Allah nicht eingeschätzt, wie es ihm gebührt. Warum? Weil sie kein Wissen haben über ihn. Wer Wissen hat über Allah, wer weiß, dass Himmel und Erde in seiner Hand sein werden, Yawm al-Qiyamah, mit allen Geschöpfen darin, der wird niemanden anbeten außer Allah subhanahu wa ta'ala. Sie haben Allah nicht eingeschätzt, wie es ihm gebührt, wo die ganze Erde am Tag der Auferstehung in seiner Hand gehalten wird. Und auch die Himmel in seiner Rechten zusammengefaltet sein werden. Zusammengefaltet sein werden. Himmel und Erde. Du hast das Gefühl, es ist wie ein Stück Blatt, das man zusammenrollt und das war's. Ja, das ist auch ehrlich gesagt so. Also die Welt ist nicht viel bedeutender als das. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns klar gemacht, dass diese Welt für Allah subhanahu wa ta'ala nichts bedeutet. Nichts bedeutet. Und deswegen gibt er Muslimen und Nicht-Muslimen. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Hoch erhaben sei er, gepriesen sei er über das, was sie ihm beigesellen. Diesen Gott subhanahu wa ta'ala stellst du jetzt auf die gleiche Stufe. Und deswegen, wenn du das verstanden hast, und da kommt jemand zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, es ist so, wie Allah will und wie du willst. Da kriegst du Zittern. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war erschrocken von dieser Aussage. Wie kann man ihn sallallahu alaihi wasallam auf die Stufe seines Herrn stellen, subhanahu wa ta'ala? Deswegen hat er gesagt, sag das nicht. Qul ma sha Allah wahda. Sag, was Allah will, ganz alleine. Und setz niemanden an seine Seite, subhanahu wa ta'ala. So viel, wie gesagt, zu dieser edlen Ayah. Dann sagt er, subhanahu wa ta'ala, um die Sache noch zu verdeutlichen, وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا. Das heißt, diesen gewaltigen Himmel und Erde, er ist subhanahu wa ta'ala der Lenker, er ist der Organisator, er ist das, der bestimmt, wann nicht nur unsere Sonne auf- und untergeht, sondern alle Sonnen im Sonnensystem, alle Sonnen im Universum auf- und untergehen, subhanahu wa ta'ala, wann sie existieren, wann sie erlöschen. Und all das ist nicht einmal für ihn anstrengend, subhanahu wa ta'ala. Und dann siehst du im Gegensatz dazu, dass manche Menschen glauben, dass er, subhanahu wa ta'ala, Himmel und Erde in 6 Tagen erschaffen hat und am 7. Tag sich ausgeruht hat. Wovon soll er sich denn ausruhen? Wenn er eine Sache beschließt, dann sagt er zu ihr, sei. Und dann ist zu Himmel und Erde sagte er, itiya taw'an aw karha, kommt willig oder widerwillig, wie ihr wollt. Kommt widerwillig oder willig. Sie sagten, wir kommen willig. Wir kommen in Gehorsam. Wir kommen und fügen uns. Denn es gibt keine andere Möglichkeit für sie, sich Allah subhanahu wa ta'ala, es gibt keine Möglichkeit für sie, sich dem Befehl Allahs azza wa jal zu entziehen. Und über diese Himmel und Erde sagte er subhanahu wa ta'ala, inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula. Allah hält die Himmel und die Erde, dass sie nicht vergehen. Das ist der Punkt. Allah ist Al-Qayyum. Al-Qayyum, durch ihn besteht Himmel und Erde. Wenn es ihn nicht gäbe, gäbe es kein Himmel und Erde. Wenn nicht jemand der Sonne befehlen würde, jeden Tag auf und unter zu gehen, würde sie das nicht machen. Nicht wie manche Leute denken, das funktioniert automatisch und aufgrund der Gesetze der Physik und aufgrund weiß nicht was. Ja, das sind zwar alles Gesetze, die sicherlich ihre Bedeutung haben, aber sie funktionieren auch nur durch den Befehl Allahs Azza wa Jal. Und der Beweis, als man Ibrahim alayhi salatu wasalam ins Feuer geschmissen hat, da hat plötzlich das Feuer seine Haare und seine Kleider berührt, aber hat trotzdem nicht gebrannt, weil eben die Gesetze der Physik ausgesetzt worden sind von Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَئِنْ زَالَتَ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ. Das heißt, مَا أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ. Das heißt, so, und wenn sie vergehen würden, Himmel und Erde, so könnte niemand nach ihm sie halten, subhanahu wa ta'ala. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. Gewiss, er ist nachsichtig und allvergebend. Und am Ende der Aya, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Und er ist der Hohe, der Allgewaltige. Der Hohe, Al-Ali, Allah subhanahu wa ta'alas Hoheit ist in jeglicher, ist in, mindestens in zweierlei Hinsicht. Einmal seine Hoheit in Bezug auf sein Wesen, subhanahu wa ta'ala. Er ist der Hohe, es gibt also niemanden, der so hoch ist wie er, subhanahu wa ta'ala. Deswegen ist er über alle seine Schöpfung, über all seine Schöpfung, subhanahu wa ta'ala. Wie wir vorhin im Hadith von Al-Abbas al-Muttalib erfahren haben. Gleichzeitig ist er, subhanahu wa ta'ala, der Hohe hinsichtlich seiner Eigenschaften. Er hat also die hohen Eigenschaften. Und wenn wir ihm die hohen Eigenschaften in vollkommener Art und Weise zuschreiben, und ihr wisst, dass jede Eigenschaft schreiben wir Allah zu auf seine vollkommene und beste Art und Weise, dann hat er automatisch die höchsten Eigenschaften. Er hat die hohen, also automatisch hat er die höchsten Eigenschaften. Es kann ja nicht sein, dass jemand irgendeine Eigenschaft Allahs hat, die über der Eigenschaft Allahs ist, subhanahu wa ta'ala. Insofern, wenn jemand zu euch kommt und sagt, nee, gemeint ist nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala oben ist, als Al-Ali, dann sagst du, doch. Er sagt dir, nein, weil gemeint ist hier die Hoheit im übertragenen Sinn. Es geht um die Hoheit deiner Eigenschaften. Dann sagst du, Moment, Allah azza wa jalla hat sich als hoch bezeichnet. Und wenn wir über Allah sprechen, sprechen wir über ein Wesen mit Eigenschaften. Und gebt mir einen Beweis, dass damit nur die Eigenschaften gemeint sind und nicht sein Wesen und Schachmatt. Kennt ihr Schachmatt? das sind Verses, die taban, wir sind diese Ayat nicht gerecht geworden. Und genauso wie ich mich ein bisschen lustig gemacht habe über meinen Kollegen, dass er nicht so ganz alles durchgemacht hat, wie er sich das vorgestellt hat, habe ich die Strafe gleich bekommen. Alhamdulillah, ala kulli hal. Aber das ist auch eine gute Motivation, das ein anderes Mal bi idhnillahi ta'ala zu Ende zu führen. Deswegen entschuldige ich mich, dass wir an dieser Stelle Stopp machen werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen für eure Anwesenheit und euch belohnen für eure Aufmerksamkeit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka an Nabiya Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa taslimu kathir.